نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وين وصلنا نحن؟ ثالث عن الجماعة على على الحديث وحضور المحفوظ. خليت أشرح لكم الجماعة. وصلنا مع الإمامية والجماعة. خير ان شاء الله، بارك الله فيكم. Wir machen weiter ان شاء الله. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. الحديث الثاني والعشرين بعد الأربعمائة. عن زيد بن أرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، والحديث في صحيح أبي داود. بارك الله فيكم. هذا الأمر هو إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يعني الجمعة إجا يوم العيد في يوم جمعة. أخرج أبو داود كذلك قد من حديث أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاؤه عن الجمعة وإنا مجمعون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة، فله، انتبه، للإمام الإمام يصلي العيد والجمعة، أما لغيره فإن صلى العيد ما يصلي الجمعة إن شاء، وإن صلى الجمعة ما يصلي العيد إن شاء، وإن شاء صلى الاثنتين. والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة، يجوز فعلها وتركها، وهذا خاص، انتبه، لمن صلى العيد دون من لم يصليها. أما إذا لم يصلي العيد فعليه صلاة الجمعة. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله من شاء أن يصلي فليصلي، يعني حتى الإمام ما يصلي الجمعة، كل ما يصلي الجمعة. ولكن بارك الله فيكم، يعني هناك أن عبد الله بن الزبير صلى فقط ابن الزبير قال رضي الله عليه عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. فذلك بارك الله فيكم، هذا دليل أولا على وجوب صلاة العيد، على وجوب صلاة العيد، وكذلك دليل على أنه إذا اجتمع عيدان، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، صلى المصلي واحدة من الصلاة. الله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. زيد بن أرقم رضي الله عليه hat berichtet, sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat das Eid gebetet und dann hat bezüglich الجمعة das als beliebig gemacht, salawatullahi wasalamu alayhi. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer beten will, wer Jumu'a beten will, dann sollte beten, und wer Jumu'a beten will, dann soll er beten. Das Hadith wurde bei Al-Khamsa, das wird Abu Dawud und Al-Tirmidhi und Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Bukhari, Imam Ahmad und so, und bei Ibn Khuzaymah, das Hadith ist sahih. Was bedeutet dieses Hadith? Dieses Hadith bedeutet, wenn der Festtag am Jumu'ah-Tag ist, da haben wir Festgebet und haben wir Jumu'ah-Gebet. Jumu'ah-Gebet, sowieso haben wir gesagt, das ist mit Konsens der islamischen Gelehrten Pflicht. Für jeden männlichen Muslim. Aber für Frauen, das ist nicht Pflicht. Jetzt, wenn aber beide an einem Tag kommen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Heute sind zwei Feste an einem Tag getroffen. Wer betet, das wird Festgebet, dann braucht er Jumu'ah nicht zu beten, aber wir werden Jumu'ah beten. Deshalb haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, wenn Al-Eid und Jumu'ah an einem Tag sind, wenn man Eid betet, dann braucht man kein Jumu'ah mehr zu beten. Manche sagen, da betet man Jumu'ah, aber sozusagen als nicht als Pflicht oder als empfehlenswerte Sache. Andere sagen, wer Al-Eid nicht gebetet hat, muss Al-Jumu'ah beten. Und andere Gelehrten sagen, der Imam betet Jumu'ah und betet Eid erstmal und dann Jumu'ah. Und die Leute, die sollen wie sie wollen, das tun. Manche beten keinen Jumu'ah, kein Problem. Manche beten, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und dieses Hadith, Barakallahu fikum, ist Beweis, dass Festgebet Pflicht ist. Weil Pflicht von Fest erhebt Pflicht von Jumu'ah. Und manche Gelehrten haben gesagt, man betet Dhuhr, man betet kein Jumu'ah. Aber es gibt doch ein Hadith, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Jumu'ah gebetet hat. Das heißt, allgemein dieses Hadith heißt, oder was können wir daraus lernen? Al-Jumu'ah und Eid kommen an einem Tag. Wer Al-Eid betet, wer das Festgebet betet, braucht nicht mehr, um Al-Jumu'ah zu beten. Wenn er will, betet Jumu'ah. Wenn er nicht will, dann betet Dhuhr, Mittag. Wenn man Al-Eid nicht gebetet hat, dann muss man Al-Jumu'ah beten. Der Imam betet natürlich Eid und betet Jumu'ah. Weil manche Leute vielleicht können nicht zum Eid, dann kommen sie zu Jumu'ah. Das ist nur, wenn Al-Eid und Al-Jumu'ah an einem Tag sind. So, wenn Fest am Jumu'ah kommt. Das war voriges Jahr. Voriges Jahr haben wir Al-Eid, das war Jumu'ah. Dann haben wir gebetet, Festgebet, und Jumu'ah hat man schnell gemacht. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بعدها أربعة رواه مسلم. الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة، والأمر بها ظاهره الوجوب، إلى أنه في صارف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. يعني اللي يريد يصلي أربعة، فانتقل الأمر للاستحباب. وهناك أيضا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ثم دخل منزله فصلى ركعتين. لذلك قال شيخ الإسلام، قال: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. وهناك من أهل العلم من قال يصلي ستا، صلي أربعا في المسجد واثنتين في البيت، وكله إن شاء الله جائز. بارك الله فيكم. Das nächste Hadith ist von Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand Al-Jumu'ah gebetet hat, dann sollte man danach vier Rak'a beten. Das Hadith ist in Sahih Muslim. Wenn man Al-Jumu'ah gebetet hat, dann sollte man danach vier Rak'a beten. Das Hadith ist Beweis, dass wir nach Jumu'ah vier Rak'a beten. Ist das Pflicht eigentlich? Wenn man Wortlaut des Hadithes betrachtet, dann wäre das Pflicht. Aber der Prophet sagte, wer beten will nach Jumu'ah, sollte vier Rak'a beten. Da ist Beweis dann, dass diese vier Rak'a empfehlenswert sind. Die sind nicht mehr Pflicht. Und es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Jumu'ah gebetet hat und dann ist er nach Hause gegangen und er hat dort zwei Rak'a gebetet. Deshalb sagte Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, sie sagte, wenn man in der Moschee betet, dann vier Rak'a nach Jumu'ah, und wenn man zu Hause betet, dann zwei Rak'a. Und es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, ja, man betet vier Rak'a in der Moschee und zwei Rak'a zu Hause, die sind sechs. Aber eigentlich mit vier ist es auch in Ordnung. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Weil bei Abu Dawud von Ibn Umar berichtet, dass er gesagt hat, der Prophet Muhammad sallam, als er in der Moschee gebetet hat, hat er 4 Raka gebetet. Und zu Hause hat er 2 Raka gebetet. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن السائب ابن يزيد أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها عفوا فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصلي صلاة بصلاة ألا نصل ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج يعني أي نخرج من المسجد بارك الله فيكم هنا مشروعية فصل النافلة عن الفريضة فصل النافلة عن الفريضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة بارك الله فيكم لذلك بعد الجمعة الذي يريد أن يصلي إما يتكلم يقوم يصلي أو يغير ينتقل عن مكانه أو يخرج من المسجد فيروح يصليها في بيته هكذا يكون الأمر لذلك ذكر العلماء استحباب التحول للنافلة من موضع الفريضة والأفضل أن يتحول إلى بيته لأنه أفضل الصلاة بعد الفرض هي النفل في البيت في بيت الإنسان ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الدود أعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني لما يصلي يتقدم يتأخر أما أن الإمام لا يتطوع في مكانه فهذا ضعيف فهذا ضعيف أي المستفاد من هذا الحديث هو إذا صلى الجمعة فإنه لا يصل الجمعة بصلاة أخرى إلا أن يتكلم أو يخرج من المسجد أو يتحول عن موضعه فيصلي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل صلاة بصلاة وهذا الذي يفعله بعض الناس بارك الله فيكم أنهم يصلون السلام عليكم السلام عليكم ثم يقوم مباشرة الله أكبر هذا خطأ إنما أول شيء يعمل الأذكار يفصل بينهم أو يتغير وبعدين يصلي ولكن للأسف بعض الناس يفعل هذا يصلي الفرض يقوم مباشرة يصلي السنة وثم يعمل الأذكار هذا خطأ ها؟ حتى في البيت ما تفعل هذا إنما تصلي بعدين تعمل الأذكار وبعدين تكون تصلي السنة إذا في سنة بعدية تفصل يعني بين الصلاتين السائب بن يزيد رضوان الله عليه فتسيلت دس معاوية رضوان الله عليه إيم زاكت wenn du freitags gebet gebetet hast dann Verbinde das nicht mit einem Gebet, außer bis du gesprochen hast oder die Moschee verlassen hast. Nämlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat und sagte, dass wir kein Gebet mit dem anderen verbinden sollten, bis wir gesprochen haben oder die Moschee verlassen haben. Das Hadith, Barakallahu fikum, ist ein klarer Beweis dafür, dass man kein 2 Gebete miteinander verbindet, sondern, das war Barakallahu fikum, wenn man ein Gebet gebetet hat, dann sollte man etwas sagen oder sollte man den Platz verlassen oder nach Hause gehen und dort betet man die Sunna. Und am Freitag, da sollte man nicht direkt, wie manche das tun, dass wenn der Imam sagt Salam alaikum, Salam alaikum, dann steht er sofort auf und der will beten. Eigentlich, das ist falsch. Sollte man etwas sagen, zum Beispiel Erwähnungen oder den Platz ändern oder am besten, dass man die Sunna, die empfehlenswerte Gebete, freiwilligen Gebete zu Hause betet, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das beste Gebet ist das Gebet zu Hause. Der meinte, die zusätzlichen Gebete oder freiwilligen Gebete und nicht die Pflichtgebete. Dass man, barakallahu fikum, dass manche Gelehrten gesagt haben, der Imam darf nicht an seiner Stelle beten, das ist schwach. Du kannst auch an deiner Stelle beten, das ist kein Problem. Aber nachdem du Azkar zum Beispiel gemacht hast. Und das ist falsch, was viele Leute tun. Wir merken, dass viele Leute, die beten Jama'a, die beten Gemeinschaft, die beten Pflichtgebet, der Imam sagt, Salam alaikum, Salam alaikum, die Person springt sofort an der Stelle, Allahu Akbar, und betet. Und danach macht man Azkar. Und das ist falsch, alles falsch. Weil eigentlich, du darfst nicht ein Gebet mit dem anderen sofort verbinden. Und dazu, die Azkar, die Erwähnungen nach dem Gebet, macht man nach dem Pflichtgebet, nicht nach Sunnah-Gebet. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام. من اغتسل ايدي الجمعه لحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ثم أتى الجمعة يعني أتى فصلى من النوافل ما قدر له يعني صلى إلى أن يصعد الإمام على المنبر ثم جلس وأنصت ثم جلس وأنصت والإنصات هو السكوت نعم غفر له ما بينه وبين الجمعة يعني ما بين هذه الجمعة واللي بعدها وفضل ثلاثة أيام أي غفرت له ذنوب ثلاثة أيام بعد السبعة حتى تكون عشرة. قال أهل العلم هل مغفور الصغار الكبائر؟ الجمهور على أنها الصغائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. بارك الله فيكم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاكت von حديث von أبي هريرة رضي الله عنه wer غسل wer ganz Körperwaschung zu sich genommen hat, dann zu Jumu'ah kommt und dann betet, so Allah will, dann zuhört, bis der Imam von seiner Rede zu Ende oder die Rede zu Ende gebracht hat, dann zwei Raka'a oder dann betet, Entschuldigung, dann betet mit dem Imam, verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala diese Person, verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala ihm, zwischen diesem Jumu'ah und noch einem Jumu'ah und dazu drei Tage, das wird 10 Tage. Sünden, kleine Sünden von 10 Tagen werden verziehen, aber natürlich, wenn man diese Sünde nicht absichtlich macht und nicht, dass man sagt, ja okay, am besten ist es so, ich mache Sünden die ganze Woche und dann komme ich zu Jumu'ah und sage Allahu Akbar und dann sind alle Sünden weg. So versteht man nicht, ja, weil einige das so verstanden haben. Alleinige das Hadith so verstanden haben und das ist falsch. Was wird dieses Hadith? Das wird wer eine Ganzkörperwaschung für Jumu'ah macht. Und dann kommt man zum Gebet. Bevor der Imam auf Minbar gegangen ist, und da kommt man in die Moschee und betet man so viel du willst. Aber du darfst nicht zum Beispiel sagen 2 Rak'a oder 4 Rak'a oder 6 Rak'a. Imam. Sondern einmal betest du 2 Rak'a, einmal 6, einmal 8, betest du für Allah subhanahu wa ta'ala. Bis der Imam mit der Rede anfängt, wenn der Imam mit der Rede anfängt, dann betest du nicht mehr. Du hörst zu. Und du hörst richtig zu, was der Imam sagt. Du spielst nicht, du guckst nicht, sondern die ganze Zeit konzentrierst du dich auf die Wörter vom Imam. Wenn du so machst, bis du mit dem Imam auch Jumu'ah gebetet hast, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden, die kleinen Sünden, zwischen 2 Freitags und noch 3 Tage, 10 Tage. Und das ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. وعنه كذلك عن ابي هريره رضي الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. بارك الله فيكم، هناك وقت يوم الجمعة، وقت قليل يوم الجمعة، الإنسان إذا أصابه وصلى فيه ودعا الله سبحانه وتعالى فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يشاء. اختلف أهل العلم في بالنسبة لهذه هذه الساعة. فعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني في الجمعة نفسها. رواه مسلم. والعلماء لهم في هذا في هذه المسألة 43 قولا، 43 قول عندهم متى هي هذه الساعة. قالوا بعد صلاة الصبح، قالوا وقت الزوال، قالوا لما الإمام يطلع المنبر، لما قبل ما الإمام يطلع المنبر، قالوا في الاستراحة اللي بين، قالوا أنها بعد الجمعة مباشرة، قالوا أنها قبل العصر، قالوا أنها قبل المغرب إلى غير ذلك. قالوا أنها آخر ساعة من ساعات النهار لحديث ابن ماجه. وجابر عند أبي داود والنسائي قال أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وهذا هو أرجح الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم أنها أرجح الأقوال هذه الساعة. فهذه الأحاديث اللي هي 426 27 و28 و29 هذه كلها. بارك الله فيكم. دي حديثة von 426 bis 429 die sind über ein Thema. Und zwar Abu Huraira hat überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Freitag gesprochen hat. Und er sagte, es gibt eine Zeit, es gibt kurze Zeit, an Jumu'ah. Wenn jemand diese Zeit trifft und dabei betet und Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm das geben, was er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hat. Und der Prophet hat gezeigt, dass diese, das ist kurz, die Zeit ist kurz. Hadith 427, Abu Burda, sein Vater, das bedeutet, das ist der ist der Sohn von Abu Musa al-Ash'ari. Das bedeutet, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist diese Zeit, das ist diese Zeit, barakallahu fikum, zwischen dem Sitzen des Imam auf Minbar, bis er vom Gebet fertig ist. Diese Zeit ist es. Von Abdullah ibn Salam bei Ibn Majah, der hat gesagt, das ist die letzte Stunde vom Tag. Die letzte Stunde vom Tag. Das ist bevor Sonnenuntergang. Und von Jabir bei Abu Dawud und Nasa'i, das ist zwischen Maghrib und zwischen, Entschuldigung, Salat al-Asr, Nachmittagsgebet und Sonnenuntergang. Zwischen Salat al-Asr und Sonnenuntergang. Und die Gelehrten haben mehr als 40 Ansichten und Meinungen diesbezüglich, wann diese Stunde ist. Auf jeden Fall, in Salat al-Jumu'ah gibt es eine Zeit. Wenn du in dieser Zeit betest und Allah bittest, dann wird Allah dir geben. Das ist eine Stunde, eine Zeit, in der das Bittgebet angenommen wird. Und das ist am Freitag. Das könnte von Anfang bis zu Ende sein vom Freitag. Aber die Barakallahu fikum, die beste Ansicht ist, Allah Ta'ala alaihi, das ist vor Sonnenuntergang. Vor Maghrib. Vor Maghrib. Allah Ta'ala ala wa a'lam. Wa an Jabir qala مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وقلنا الحديث الضعيف إنما أتكلم عليه كثير، لو صح، لو صح يعني أنه يعني لو في 40 واحد لازم فيه جمعة، ولكن هذا لا معنى أنه لا ليس فيه معنى أنه لازم يكونوا 40. قال في كل 40 جمعة، ممكن يكونوا 15 ممكن 10. والصحيح بارك الله فيكم أن الجمعة، أن الجمعة تكون في جماعة، يعني في جماعة هي الجمعة تصح. يعني مثلا الناس في قرية بس 10 يعملوا جمعة، ولو كانوا 10 ولو كانوا 5. صحيح أن تكون الجمعة في المسجد الجامع إذا كان فيه أكثر من من من من يعني من مسجد أو من مصلى، عفوا، تكون الجمعة في المسجد الجامع. بارك الله فيكم. حديث في عند غيث جابر رضي الله عليه ذاكته دي سنة دائما سو دس إن يد منجا فن 40 لويتن جمعة جبيتت زين مس بس وقت من مس جمعة بيتن wenn die Leute 40 sind. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach, barakallahu fikum. Und es gibt keinen einzigen Beweis bezüglich Zahl von Leuten von Jumu'ah. Jumu'ah macht man in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe. Und Gruppe im Arabischen, die sind ab 3 Leute. Ab 3 Leute. Aber natürlich nicht jetzt, dass jede 3 bei der Seite gehen und Jumu'ah machen. Nein, Jumu'ah betet man in der sozusagen Moschee, in der die meisten Leute versammeln. Und es könnte sein, dass man Gebetsorte oder Gebetsräume hat, aber da gibt es eine Zentralmoschee, da sollten alle in Zentralmoschee beten und die anderen Gebetszeiten in den kleinen Gebetsräumen, das ist in Ordnung. Aber auf jeden Fall, das Hadith ist schwach und es gibt keinen Beweis, dass man zum Beispiel so viel und so viel betet. Allahu a'lam. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. ما يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين والمسلمات يدعو لهم. وعن جابر ابن سمرة، طبعا الحديث فيه ضعف، وعن جابر ابن سمرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، انه كان يقرا في خطبه، ورواه واصله في مسلم، حديث رواه ابو داود، انه كان يقرا كما ذكرنا سوره قاف وغير ذلك، بارك الله فيكم. سمره بن جندب رضوان الله عليه ذاكته للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات الله ام فتسيونغ جبيتن في دي جلويبن فراون دي جلويبن منا ان جمعه، هذا دعاء في زيغمخت. Und Jabir ibn Samura sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. während Khutbat al-Jum'ah etwas vom Koran gelesen hat, damit die Leute sich erinnern. Und das ist bei Abu Dawud, aber das ist in Sahih Muslim. Das heißt, man kann etwas vom Koran lesen. Und wir haben das gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Surat Qaf auf dem Minbar gelesen. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Und Tariq ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نعم بارك الله فيكم. الجمعة حق واجب إلا على هؤلاء 4. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة ولكن فيها ضعف. بارك الله فيكم. يعني هؤلاء العبد المملوك، الامرأة والصبي والمريض، هؤلاء ما عليهم جمعة، ليست واجبة عليهم، لو صلوا ما عليش ولكن ليست واجبة عليهم. ويضاف إليهم خامس وهو المسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، الحديث رواه الطبراني رواه الطبري. ولكن إذا صلى أجزأته، إذا صلى أجزأته. والله تعالى أعلى. وأعلم. بارك الله فيكم. حديث طارق بن شهاب erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Freitagsgebet ist Pflicht für jeden Muslim in einer Gemeinschaft, außer vier Sklaven, Frau, Kind, also das Kind, das Pubertätzeit nicht erreichen hat, und krank. Diese vier Gruppen von Leuten, die sind nicht verpflichtet, zu Jumu'ah zu kommen. Aber die können kommen, wenn sie wollen. Die können kommen, wenn sie wollen. Aber für Jumu'ah ist es für sie nicht Pflicht. Wenn sie kommen, dann beten sie Jumu'ah und das ist für sie in Ordnung. Ein Sklave, eine Frau, ein Kind und ein Kranker. Das wird zum Beispiel, eine Person ist krank im Krankenhaus, der muss nicht unbedingt zum Freitag. Und es gibt noch ein Fünfter, und zwar, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Laysa ala musafirin Jumu'ah. Das wird für einen Reisenden, gibt es nicht die Jumu'ah-Verpflichtung. Das Freitagsgebet ist nicht Pflicht für eine Person, die auf der Reise ist. Das sind dann so fünf. Das sind diese fünf Leute, Barakallahu fikum. Dazu natürlich kommen die Leute, die Notwendigkeit haben. Zum Beispiel ein Arzt muss operieren. Der will zu Jumu'ah, dann kommt eine Notoperation. Oder zum Beispiel, du bist Ingenieur und du willst gehen und dann passiert etwas im Bau. Und du musst bleiben, sonst passiert Katastrophe. Oder ein Bäcker zum Beispiel, der will etwas backen und dann passiert etwas und so. In allen Bereichen. Ja? In allen Bereichen. Wenn man angenommen, du willst zu Jumu'ah und dann passiert Stau. Oder du baust Unfall. Und du kannst nicht mehr weggehen. Dann betest du Zuhur. Betest du Zuhur. Allah Ta'ala alaikum. وعن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف ولكن هناك من صححه من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلهم بوجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس بوجهه. بارك الله فيكم. عبد الله بن مسعود sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er auf Minbar stand, er hat uns begegnet mit seinem Gesicht. Das heißt, er hat sich nicht umgedreht, sondern er hat die Leute angeschaut. Und das ist, was der Imam in Khutba macht. Wal Hadith al-Akhir wa an al-Hakam ibn Hazm رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس رواه أبو داود. هذا الحديث فيه دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على شيء وقت الخطبة عصا أو كذا أو لو ما اعتمد ما في مشكلة لو اعتمد ما في لو ما اعتمد على شيء ما في مشكلة أما دق المنبر بالعصا أو دق المنبر بالسيف فهذا بارك الله فيكم بدعة نسأل الله السلام بارك الله فيكم حديث 436 und das letzte Hadith in Kapitel von Jumu'ah الحكم بن حزن رضي الله عليه sagte wir haben mit dem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Jumu'ah gebetet und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم stand und stützte sich auf einen Stock oder Qaus, das ist Bogen. Sallallahu alaihi wa sallam. Er hat sich drauf gestützt. Deshalb sagen die Gelehrten, es ist in Ordnung, dass der Imam an Jumu'ah einen Stock hat oder etwas hat und er stützt sich auf diese Sache. Aber dass man zum Beispiel auf Minbar mit einem Stock schlägt, das ist nicht in Ordnung. Es gibt manche, die schlagen dreimal oder so. Und das ist nicht von Sunnah. Barakallahu fikum. Warum trägt man oder stützt man sich auf einen Stock? Weil das sozusagen stärker ist, sozusagen, wenn die Leute sehen, eine Person hat Stocken geschrieben und der redet und so weiter. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Auf jeden Fall, so mit Barakallahu fikum, haben wir die Hadithe von Al-Jumu'ah zu Ende gebracht. Und das war der Kapitel, Barakallahu fikum, was wir hier gehabt haben. Natürlich, das ist Salat al-Jumu'ah, das ist sehr wichtig. Und wir haben viele Hadithe in diesem Zusammenhang gehabt. Wir haben, Barakallahu fikum, ungefähr 28 Hadithe, 28 Hadithe durchgenommen mit der Erklärung von Salat al-Jum'ah. Man hat gemerkt, in diesen letzten Hadithe habe ich nur das Hadith gesagt und ein paar Wörter dazu erklärt, weil hier nicht viel zu erklären ist, Barakallahu fikum. Da sollte man das als Informationen nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Al-Marra al-Qadim, Barakallahu fikum, sanabda inshallah fi al-Bab al-Thalith Ashar. وهو باب صلاة الخوف باب صلاة الخوف Das nächste Mal fangen wir an, inshallah, mit dem Kapitel von صلاة الخوف صلاة الخوف, das ist Gebet in Angstzustand oder in sozusagen Bereitschaftszustand. Das heißt, wenn die Feinde dich angreifen wollen, und du willst beten, dann gibt es vier Arten, wie man betet. Und da werden wir, inshallah, diese vier Arten das nächste Mal erklären. Und danach, inshallah, fangen wir mit Salat al-Eidain und dann Salat al-Kusuf und dann Bab al-Libas und dann al-Janais. Das bedeutet bald, Barakallahu fikum, werden wir, inshallah, das Gebet zu Ende führen von Subul As-Salam. Es gibt natürlich noch viel zu erklären, aber wenn man mitmacht, wir machen Barakallahu Fikum normalerweise am Samstag Seminar und wir nehmen dort Ar-Rawda Nadiyya und wir machen jede Woche einen Unterricht von Subul As-Salam, und wenn man die beiden Unterrichtseinheiten kombiniert und da lernt man von den beiden Büchern, inshallah, wird man viel erfahren. Und wir haben immer Fragen, das ist bekannt. Aber wir haben den Brüdern versprochen, hier in der Moschee, dass wir nicht länger als eine Stunde machen. Wir haben, ich habe gesagt, bis 20 Uhr und so mit Barakallahu fikum kommen wir zu Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reichlich belohnen. Wenn ich was kurz gesagt habe, dann besteht bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Falsches gesagt habe, dann durch meine Person, durch den Shaitan, und Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Morgen, inshallah, treffen wir uns zu Koranunterricht. Unser Koranunterricht besteht aus drei Teilen. Und zwar erstmal lernen wir die Rezitationsregeln. Morgen fangen wir, Barakallahu fikum, mit den Eigenschaften der Buchstaben im Arabischen. Das wird diese Surat al-Hams und so weiter. Und dann lesen wir etwas vom Koran, von Surat al-Nahl. Und danach, Barakallahu fikum, erklären wir die Ayat, die wir gelesen haben. So Unterricht, dann dauert ungefähr eine Stunde. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Gerade inshallah, wenn wir den Koran, سنتكلم أول شيء على أحكام التجويد, نتابع صفات الحروف, ثم نقرأ آيتين من سورة النحل, وأتمنى أن الأخوة يعني يحفظوها, وثم بارك الله فيكم أخيرا نفسر هذه الآيات, وإن شاء الله درسنا ما يتجاوز الساعة, فبارك الله فيكم, جزاك الله خيرا, أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا ويثبتنا على الخير ويبعدنا عن الشر ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر, مفاتيح للخير مغاليق للشر, فصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته ومرضاته سبحانه انه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله كل الأدوية